Meine Hände sind nass, weil meine Füße nicht still sind. Und meine Muskeln tanzen in Takt mit dem Kick. Mein Kiefer zuckt. Meine Lippe juckt noch mehr. Das ist die Parade, die ich laufe, um zu sein. Nennen wir Ekstase. Wir sind glücklich, wir sind frei. Links, rechts, links, rechts, vorwärts, Marsch. Okay, nochmal. Links, rechts, links, rechts. Meine Lippe juckt noch mehr. Das ist die Parade, die ich laufe, um zu sein. Nennen wir Ekstase. Wir sind glücklich, wir sind frei. Links, rechts, vorwärts, Marsch.